Der SPD-Vorsitzende Vogel hat die Überlegungen innerhalb der Koalition, die Abstimmung auf den 2. Dezember oder den 13. Januar festzulegen, als Missbrauch des Einigungsprozesses kritisiert. Seine Partei sei für die deutsche Einheit, sagte Vogel. Der Prozess dürfe jedoch nicht über die Köpfe der Menschen hinweg vorangetrieben werden. Der vorliegende Entwurf für einen Staatsvertrag mit der DDR über eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion ist bei den Volkskammerfraktionen von CDU und SPD in Ost-Berlin mit Zustimmung aufgenommen worden. Die CDU-Fraktion dankte dem DDR-Verhandlungsführer bei den Gesprächen, Staatssekretär Krause, für den erfolgreichen Abschluss der Expertengespräche und für die zustande gekommene ausgewogene Lösung. Auch die Fraktion der DSU bewertete den Entwurf positiv. Die SPD-Volkskammerfraktion äußerte sich ebenfalls befriedigt über das Ergebnis der Verhandlungen zum Staatsvertrag. Ihr Fraktionschef Schröder kündigte die grundsätzliche Zustimmung der SPD zu dem ausgehandelten Vertrag an. Auf scharfe Kritik stieß der Staatsvertragsentwurf bei der PDS. Ihr Vorsitzender Gysi sprach von einer Unterordnung der DDR und lehnte das Verhandlungsergebnis als einseitiges Zugeständnis an die Bundesregierung ab. Kritisiert wurde der Entwurf auch von der gemeinsamen Fraktion der Grünen und des Bündnisses 90 in der Volkskammer. Bundeskanzler Kohl hat nach Angaben des DGB-Vorsitzenden Breit versichert, dass die deutsche Einheit nicht mit einer Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge finanziert werden soll. Ferner habe der Kanzler bekräftigt, dass es wegen der Einigung keine Steuererhöhungen geben werde, sagte Breit nach einer Unterredung mit Kohl am Abend vor Journalisten in Bonn. Bei dem Gespräch, an dem auch Bundesarbeitsminister Blüm teilnahm, überreichten Breit und die ÖTV-Vorsitzende Wulf-Mathies dem Bundeskanzler ein gemeinsames Positionspapier der Gewerkschaften beider deutscher Staaten zum Entwurf des Staatsvertrages für die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Sprecherrat der DDR-Gewerkschaften begrüßten in der Stellungnahme, dass die nunmehr erreichte Fassung des Staatsvertrages ihre Kritik an früheren Entwürfen in wichtigen Punkten aufgenommen habe. Die DDR-Regierung beabsichtigt, parallel zur Bundestagswahl am 2. Dezember auch die Parlamente der neuen Länder in der DDR wählen zu lassen. Das bestätigte heute der Ostberliner Innenstaatssekretär Stief gegenüber der Nachrichtenagentur ADN. Eine Arbeitsgruppe im Ministerium entwerfe in dieser Woche einen Vorschlag für ein Landtagswahlgesetz. Die CDU in Niedersachsen will eine Regierungsbildung in Hannover vor der entscheidenden Bundesratssitzung über den Staatsvertrag mit der DDR am 22. Juni verhindern, um die Unionsmehrheit in der Länderkammer zu sichern. Der in seinem Amt bestätigte CDU-Fraktionschef Gansäuer erklärte heute, die für den 27. Juni geplante konstituierende Landtagssitzung werde entgegen dem Wunsch der Sozialdemokraten von Parlamentspräsident Blanke nicht vorverlegt. Blanke selbst sagte, wenn eine Fraktion einen früheren Termin wünsche, werde er dies mit allen Fraktionen besprechen. Nach Auffassung der niedersächsischen Landtagsverwaltung kann die neue Regierungspartei SPD eine Vorverlegung der Sitzung auch erzwingen, da ein Viertel der neuen Abgeordneten deren Einberufung verlangen könne. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. In den baltischen Sowjetrepubliken Estland und Lettland ist es heute zu Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Anhängern der Unabhängigkeit gekommen. In der estnischen Hauptstadt Tallinn versuchten nach Korrespondentenberichten bis zu 5000 Mitglieder der Moskau-treuen Organisation Interfront, das Parlamentgebäude zu stürmen. Über den Rundfunk zur Hilfe gerufene Esten drängten sie aber gemeinsam mit Milizionären der estnischen Volksfront ohne Gewaltanwendung zurück. Beschlossen ist es zwar noch nicht, aber der 2. Dezember als Termin für gesamtdeutsche Wahlen anstelle der Bundestagswahl wird zumindest von den Koalitionsparteien in Bonn ins Auge gefasst. Als Argument wird nun der Kostenfaktor angeführt. Je länger es dauert, umso teurer wird es, ließ sich CDU-Generalsekretär Rühe vernehmen. Und Otto Graf Lambsdorff malte bei weiteren Verzögerungen sogar das Schreckgespenst der Staatspleite an die Wand. Nun ist es zwar unter Politikern keine neue Erkenntnis, dass man über Nacht klüger werden kann, vielleicht schon gar nicht, wenn gerade Wahlen nicht so den gewünschten Ausgang genommen haben. Aber die Eile ist schon erstaunlich. Überdies hat die DDR-Regierung in der Terminfrage noch kein Einverständnis signalisiert. Ob Helmut Kohl nun gestern mit Lothar de Maizière über den Wahltermin gesprochen hat, wie Graf Lambsdorff behauptet, was de Maizière aber bestreitet, die DDR-SPD jedenfalls ist gegen frühe gesamtdeutsche Wahlen. Der amtierende Vorsitzende, DDR-Außenminister Meckel. Ein früher Wahltermin kann gar nicht in Frage kommen, denn es ist deutlich dass wir eine Bundesrepublik haben und dass auch das künftige Deutschland eine Bundesrepublik sein wird, also eine Regierung und ein Land, zu dem Länder gehören. Und wir haben keine Länder. Das heißt, wir müssen erst hier gemeinsam Länder haben. Außerdem brauchen wir für den Herbst, ganz eindeutig muss das erst sein, einen Staatsvertrag, der den Artikel 23 ermöglicht. Das heißt, Bestimmungen, die klären, unter welchen Bedingungen tritt die DDR in den Geltungsbereich des Grundgesetzes. Hier sind Verhandlungen nötig zu Ausgleichszahlungen, ganz viele Fragen der Strukturen, die deutsche Einigung ermöglichen. Dazu werden die Deutschen beider Teile sich Zeit nehmen lassen müssen, wenn das Ergebnis denn gut sein soll. Und genau dies unterstelle ich dem Ministerpräsidenten, dass er im Interesse der Bürger hier handeln will, und ein solcher Wahltermin wäre nicht im Interesse der Bürger. Die künftigen Länderparlamente in der DDR sollen just am 2. Dezember gewählt werden. Und damit würde es dann auch für den 13. Januar, dem letztmöglichen Termin in der laufenden Legislaturperiode des Bundestages, sehr eng. Der Staatsvertrag, verbunden mit der Kostenfrage, der Wahltermin und die äußeren Aspekte der deutschen Einigung, die man ja von den inneren nicht abkoppeln lassen will, sind Schwerpunktthema dieser Sendung. Angesichts der mit dem gestrigen Tag wieder ausgebrochenen neuerlichen Diskussion über den Termin für die gesamtdeutschen Wahlen, die FDP war wieder einmal Vorreiter, ist die praktische Seite des Einigungsprozesses, der sogenannte Staatsvertrag, etwas in den Hintergrund gedrängt worden. Auch wenn noch einige Punkte zu klären sind, im Großen und Ganzen steht dieser Vertrag, die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit der D-Mark als alleinigem Zahlungsmittel, kann wie geplant zum 1. Juli in Kraft treten. Die Koalitionsspitzen in Bonn stimmten heute zu, auch die Gewerkschaften zeigten sich zufrieden. Peter Quay berichtet. Der gesamtdeutsche Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialunion hat nur noch einen schwachen Punkt. Die immer noch unbekannte Finanzlage der DDR und die notwendigen Hilfen aus der Bundesrepublik. Neben dem Wahltermin war das der Hauptpunkt einer Koalitionsrunde, die heute 4 Stunden lang zum Thema Staatsvertrag tagte. Groß war die Verbitterung, dass DDR-Finanzminister Walter Romberg dem Bonner Amtskollegen Theo Weigel noch immer nicht die Höhe der DDR-Schulden nennen wollte. Dazu meinte Kanzler Helmut Kohl heute nach einer CDU-CSU-Fraktionssitzung: Der Finanzminister der DDR hat ja gestern Mittag wiederum ein erstaunliches Schauspiel angeboten. Er hat ja bei der Besprechung mit Bundesfinanzminister Weigel sich außerstande gesehen, jetzt wiederum Zahlen vorzulegen, hat jetzt noch einmal eine Frist bis zum Donnerstag. Das Ganze stimmt mich sehr nachdenklich hinsichtlich seines guten Willens, in dieser Sache wirklich konstruktiv mitzuarbeiten. Wobei man die Gründe untersuchen kann, aber es ist schon beachtlich, dass gestern wieder eine Besprechung angesetzt war und er die Zahlen nicht vorgelegt hat. Natürlich hat die DDR Zahlen, das sind Zahlen, die in Umrissen stehen, das kann niemand genau, das erwartet ja auch niemand, also sozusagen bis aufs Komma tun, aber man kann schon etwas anbieten. Über den Finanzbedarf muss Klarheit bestehen, denn in den Staatsvertrag muss eine Summe eingetragen werden, die Bonn als Haushaltshilfe für die DDR aufbringen soll. Andere finanzielle Nachbesserungen des Staatsvertrages soll es ebenfalls nicht mehr geben. Darüber haben sich auch gestern Abend Kanzler Kohl und DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière verständigt. Weigel wird nochmal am Donnerstag mit Romberg zusammentreffen. Die Bundesregierung geht aber davon aus, dass der Staatsvertrag wie geplant am Freitag unter Dach und Fach gebracht werden kann. Noch intensiver wurde in der Koalitionsrunde über den Wahltermin geredet, über die für den 2. Dezember vorgesehenen Bundestagswahlen, die möglicherweise in gesamtdeutsche Wahlen umgeändert werden könnten. Der Fraktionsvorstand der CDU-CSU gestern und die CDU-Gremien hatten den Kanzler aufgefordert, ein möglichst frühes Datum für gesamtdeutsche Wahlen ins Auge zu fassen. Der Kanzler heute nach der Fraktion: Ich will mich zu einem Termin nicht äußern, weil ich finde, es gehört zum Geist der Partnerschaft, dass eine Frage, die über die Bundesrepublik hinausgeht, und das ist ja im Hintergrund Ihre Frage nach gesamtdeutschen Wahlen, nur unter Partnern, das heißt also auch mit der Regierung und dem Parlament der DDR abgestimmt werden muss. Es gibt eine Diskussion, die Termine vorzuziehen angesichts der gewaltigen Notwendigkeiten, die bestehen, auch im Blick auf die wirtschaftliche Zukunft, das, was gemeinsam zu leisten ist, auch an wirtschaftlichen und finanziellen Beitrag aus der Bundesrepublik. Ich finde, das muss jetzt mit Ruhe besprochen werden. Auch die Koalitionsrunde heute setzte sich, wie schon einige Wochen lang, die Führung der FDP für einen möglichst frühen Wahltermin ein, für schnelle gesamtdeutsche Wahlen. Dabei lassen sich die Regierungsparteien, wie es heißt, nur am Rande davon leiten, wie ihre Wahlchancen aussehen. Es sei vor allem aus wirtschaftlichen Gründen wichtig, dass die Vereinigung bald zustande kommt. Je länger wir warten, so sagte heute CDU-Generalsekretär Volker Rühe, desto teurer wird die Vereinigung werden. Das Signal müsse aus der DDR kommen, das Tempo werde dort bestimmt. Dem könne sich auch die SPD nicht länger in den Weg stellen. SPD-Fraktionschef Hans-Jochen Vogel hat sich mehrfach gegen gesamtdeutsche Wahlen zu einem frühen Zeitpunkt gestellt. Fest steht allerdings, dass der genaue Wahltermin nicht in den Staatsvertrag hineingeschrieben wird, wie es die FDP mal vorgeschlagen hatte. Die Regierungsverantwortlichen können sich heute allerdings eine Formulierung im Vertrag vorstellen, dass Wahlen so bald wie möglich stattfinden sollen. Am Abend traf Bundeskanzler Kohl mit dem DGB-Chef Ernst Breit und der ÖTV-Vorsitzenden Monika Wulff-Mathies zusammen. Kohl versprach, sich für ein Gesamtdeutschland einzusetzen, bei dem Arbeitsrecht und Arbeitskampf eine Selbstverständlichkeit sein sollen wie bisher in der Bundesrepublik. Der gemeinsame Kampf müsse vor allem dem Abbau der Arbeitslosigkeit dienen. Über die Finanzierung der deutschen Einheit hörte man noch heute aus dem Unionslager der Länder ebenfalls Sorgen und unterschiedliche Vorstellungen. Stichwort Steuererhöhungen und auch die Lastenverteilung. Bundesfinanzminister Theo Weigel konferierte am Abend mit seinen Länderkollegen. Zum Ergebnis Alfred Schröder aus Bonn. Die Sitzung dauerte gut 4 Stunden, aber am Ende teilte Finanzminister Theo Weigel mit, man habe einvernehmlich einen Kreditfonds Deutsche Einheit beschlossen, auf den sich schon morgen Bundeskanzler Kohl und die Länderministerpräsidenten einigen könnten. Zu dieser überraschenden Einigung sagte Weigel weiter, Bund und Länder seien mit jeweils 50% beteiligt. Der Fonds solle zur Finanzierung der Defizite im DDR-Haushalt beitragen. Das Kreditvolumen sei 95 Milliarden Mark für 4,5 Jahre. Der Sprecher der Länderfinanzminister, der saarländische SPD-Minister Hans Kasper, sagte, das Ergebnis der Verhandlungen biete nun eine tragfähige Grundlage. Und er fügte hinzu, wir gehen auch davon aus, und das war auch ein Entgegenkommen des Bundes, dass in diesen Fonds Einsparungen einfließen werden, aufgrund des Wegfalls der Kosten der Teilung. Aber der Verteidigungshaushalt ist auch nicht ausgeschlossen, wenn es darum geht, diesen Fonds zu speisen. Der Bundesfinanzminister erläuterte, der vom Bund verwaltete Fonds könne je nach Zinssatz nach 20 bis 30 Jahren mit Zins und Tilgung angetragen werden. Weigel weiter. Wir haben eine Laufzeit von 4,5 Jahren vorgesehen mit einer Revisionsklausel in 92, um uns dann natürlich anzusehen, wie die ganzen Dinge sich entwickelt haben. Und was der Kollege Kasper schon angedeutet hat, der Bund wird ein Gesetz vorlegen, mit dem die bisherigen Kosten der Teilung in einem Zeitraum von 7 Jahren abgebaut werden sollen. Dabei bleiben die Stufen zunächst offen. Das ist also das mittelfristige Finanzierungskonzept, das dann auch sozusagen in die Tilgung dessen eingeht, was Bund und Länder hier gemeinsam in einem bestimmten Zeitraum übernehmen. Das Kreditvolumen zu Weigel sei 115 Milliarden Mark, die wie folgt aufgebracht würden. Für 90 würden es 22 Milliarden sein, für 91 35, für 92 28, für 93 20 und für 1994 10. Dazu muss man natürlich dann die Gegenrechnung bringen, dass also bei den Einsparungen etwa 20 Milliarden Mark vorgesehen sind, sodass also ein Nettohöchstbetrag von 95 Milliarden Mark zur Debatte steht. Die Mittel für den Fonds Deutsche Einheit sollen im 2. Nachtragshaushalt bereitgestellt werden. Der saarländische Finanzminister Kaspar bezweifelte, dass diese Größenordnung ausreiche, um die Kosten der Deutschen Einheit abzudecken. Auf Fragen nach der tatsächlichen Finanzlage und der Größenordnung der Defizite konnte Weigel keine Auskunft geben. Er bemerkte aber recht barsch: Sie dürfen nicht für den Willensbildungsprozess der Koalition und der Regierung in der DDR nicht verantwortlich machen. Der Finanzminister sagte noch, nach seiner Einschätzung und der Länderfinanzminister könne der Kompromiss kurzfristig größere Probleme bei der Finanzierung des DDR-Aufbaus verhindern. Formal ist der noch amtierende niedersächsische Ministerpräsident Albrecht sicher im Recht, wenn er ankündigt, in der Bundesratssitzung am 22. Juni werde seine Regierung über den Staatsvertrag mit der DDR mit abstimmen. Jedenfalls ist der Streit in Hannover über die erste Sitzung des neu gewählten Landtages, von deren Zeitpunkt nun abhängt, ob ein CDU- oder ein SPD-Minister in der Länderkammer sitzt, voll entbrannt. Michael Plöger berichtet. Zwei Tage nach der Landtagswahl in Niedersachsen ist ein heftiger Streit zwischen CDU und dem Wahlsieger SPD um den Termin der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags ausgebrochen. Hintergrund dieser Auseinandersetzung ist die Bundesratssitzung am 22. Juni, bei der über den Staatsvertrag zur deutschen Einheit abgestimmt werden soll. Bis zu diesem Termin muss deshalb Gerhard Schröder als neuer Ministerpräsident von Niedersachsen gewählt sein. Ansonsten kommt die künftige Mehrheit der SPD-regierten Länder im Bundesrat nicht zum Tragen, da das Kabinett von Ernst Albrecht auch nach dem 20. Juni, dem Ende der Legislaturperiode, so lange geschäftsführend im Amt bleibt, bis eine neue Landesregierung gewählt ist. Niedersachsen könnte also im Bundesrat am 22. Juni die Mehrheit für den Staatsvertrag sichern. Deshalb wollen die Sozialdemokraten bereits am 21. Juni in Hannover eine neue Regierung wählen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Rolf Wernstedt, sieht keine rechtlichen Bedenken gegen eine Vorverlegung der Wahl. Politisch sei sie sogar geboten. Es ist, glaube ich, unter politisch-moralischen Gesichtspunkten sehr bedenklich, wenn die jetzige Landesregierung, die ja faktisch abgewählt ist, noch außerhalb der geltenden Legislaturperiode ihre alten Mehrheiten verfestigen wollte. Wobei einer der wesentlichen Gründe der Abwahl eben ihre Position auch zu bestimmten Tempofragen der Deutschlandpolitik ist. Dies wollen aber die Christdemokraten verhindern. Ihr bisheriger und neuer Fraktionschef Jürgen Gansäuer erklärte heute, dass die Regierung von Ernst Albrecht ihre Stimmen bei der Abstimmung über den Staatsvertrag einbringen will. Zur Begründung sagte er: In dieser deutschlandpolitischen Situation halte ich es für unverantwortlich, dass hier auf Zeit gespielt wird. Ich will nur mal ein Beispiel sagen. Was würde wohl geschehen, wenn wir die Frage dieses Staatsvertrages nach hinten schieben würden und wenige Tage, nachdem wir den Termin verschoben hatten, würde Gorbatschow sein Amt verlieren? Wie stünden wir dann eigentlich da? Ich kann Ihnen sagen, wer deutsche Einheit will, darf nicht in Verzögerungstaktik machen. Nun liegt es in der Hand des noch amtierenden Landtagspräsidenten, den Termin für die konstituierende Sitzung festzulegen. Edzard Blanke dazu. Ich warte ab, ob überhaupt ein Wunsch geäußert wird, von den getroffenen Absprachen abzugehen, und dann werde ich das prüfen. Technisch möglich wäre es. Es wird sich also zeigen, ob die CDU ihre Oppositionsrolle wirklich so ernst nimmt, wie sie es heute angekündigt hat. Der Bundeskanzler fliegt morgen zusammen mit den Ministern Genscher und Stoltenberg nach Washington, wohl um sich im Weißen Haus Rückendeckung für die Beschleunigung des Einigungsprozesses zu holen. Schließlich sind da die äußeren Aspekte zu klären, die Sicherheits- und die Bündnisfragen. Und man erinnert sich, der sowjetische Vorschlag einer Übergangsphase mit Abkoppelung wurde nach einiger Überlegung in Bonn abgelehnt. Mit den westlichen Partnern der 2+4-Runde könnte man ins Reine kommen. Bis zum Herbst, das zeigten die Gespräche mit dem britischen Außenminister Hurd am Nachmittag in Bonn. Von dort Ute Flögel. Regelmäßige Kontakte mit den Alliierten sind in Bonn bereits Routine. Und auch die freundschaftliche Atmosphäre ist inzwischen selbstverständlich. Auch der heutige Besuch des britischen Außenministers Douglas Hurd war die Fortsetzung einer Serie. Und nach den ausführlichen Gesprächen des englischen Gastes mit seinem deutschen Amtskollegen Hans-Dietrich Genscher, mehreren Bundestagsabgeordneten und zum Abschluss am Abend mit Bundeskanzler Helmut Kohl stellten beide Seiten vollständige Übereinstimmung in allen Punkten fest. Der Bundeskanzler informierte den englischen Außenminister in einem einstündigen Gespräch aus erster Hand vor allem über den frisch ausgehandelten deutsch-deutschen Staatsvertrag. Hurd hatte bereits nach seinem Treffen mit Genscher mitgeteilt, dass er mit Bundeskanzler Helmut Kohl darin übereinstimme, dass die innere und die äußere deutsche Einigung gleichzeitig und nicht getrennt, wie es der sowjetische Außenminister Schewardnadse gefordert hatte, vollzogen werden müssten. Die sowjetischen Sicherheitsinteressen und Ängste müssten berücksichtigt werden. Aber die Sowjetunion verfüge über keinerlei Vetorecht in der Frage der deutschen Vereinigung. Während der sowjetische Vorschlag den deutschen Einigungsprozess verzögern würde, setzte sich auch der britische Außenminister für ein möglichst schnelles Vorgehen ein. Aus dem Bundesaußenministerium wurde bekräftigt, eine Einigung über die äußeren Aspekte müsse bis zum Herbsttreffen der 35 Teilnehmerstaaten der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa erzielt werden. Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten sollen in Deutschland keine Besatzungsrechte mehr aufrechterhalten bleiben, sagte Hurd. Dabei sehe er eine Parallele zwischen den sowjetischen Beziehungen zur DDR und denen der westlichen Alliierten zur Bundesrepublik Deutschland. Die Besatzungsrechte seien Nachkriegsrechte, die aufgrund von Verhandlungen mit Deutschland nun einer neuen Vereinbarung auf neuer Basis weichen müssten. Die zukünftige Stellung der Bundeswehr ist nach Ansicht des britischen Außenministers nicht in den sogenannten 2+4 Gesprächen zwischen den beiden deutschen Staaten und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs zu regeln, sondern in breiteren Diskussionen über die Truppenpräsenz in Europa allgemein zu einem späteren Zeitpunkt. Dies könne eventuell in Nachfolgeverhandlungen zu den Wiener Abrüstungsgesprächen geschehen, jedoch nicht vor dem KSZE-Gipfeltreffen. Das Bonner Echo zum Staatsvertrag haben wir eben gehört. Nun die Reaktionen aus Ostberlin. Die Ost-SPD spricht nicht mehr von Nachbesserungen. Ihre Fraktion in der Volkskammer zeigte sich heute zufrieden mit den vorliegenden Ergebnissen. Ebenso CDU und DSU. Über die Reaktion im Einzelnen Hans-Jürgen Fink. Für die Sozialdemokraten in Ostberlin gibt es keine Gründe mehr, den Staatsvertrag noch zu kippen. Vor seiner Ratifizierung müssten einige Punkte allerdings noch geklärt und geregelt werden, erklärte der SPD-Wirtschaftsexperte Frank Bogisch. Bei den Renten zum Beispiel müsste noch einmal gerechnet werden, wie viele Menschen selbst bei einem jetzt vereinbarten Sockelbetrag von 500 D-Mark unter die Armutsgrenze fallen. Konkret definiert werden müsste auch der Schutz der Landwirtschaft und Agrarindustrie, wobei der zuständige Minister Pollack für eine vernünftige Kontingentierung der Westimporte plädierte. Vertraglich verankert müsste auf jeden Fall die Regelung der Eigentumsfrage sein, weil sie die DDR-Verfassung berührt. Die SPD findet sich mit der freien Verfügbarkeit von Grund und Boden ab. Sie hatte zunächst für Erbpacht plädiert und damit auch mit dem Erwerb durch westdeutsche Investoren. Das Kapital aber, so Frank Bogisch, das durch die Reprivatisierung des Volkseigentums der Treuhandgesellschaft zufließt, darf nach sozialdemokratischer Auffassung nur zu genau bestimmten Zwecken verwendet werden. Da der Staatsvertrag nichts enthält, wie die Strukturprobleme, die Anpassungsprobleme in der DDR in der Übergangszeit vor allen Dingen gelöst werden sollen, sagen wir, dass diese Gelder umgeleitet werden sollen für einen Fonds, für einen Topf, der aufgelegt wird, für Strukturanpassungsmaßnahmen, ja, um den Betrieben die Möglichkeit zu geben, zinsgünstige Kredite aufzunehmen, Kommunen etc., um bestimmte Strukturprobleme zu lösen. Die Erlöse aus dem Verkauf von Volkseigentum, bewertet zu Preisen wie in Westeuropa, soll also, dies ist der Sinn des SPD-Vorstoßes, ausdrücklich nicht dazu dienen, Löcher im Haushalt des Staates zu stopfen, die unter anderem durch Sozialleistungen entstehen. Dafür, so die SPD-Forderung, soll Bonn gerade stehen. DDR-Vertreter, so wünschen die Sozialdemokraten weiter, müssten einen Sitz im Zentralbankrat der Bundesbank erhalten, wenn der eigene Finanzminister die monetäre Souveränität durch den Staatsvertrag schon verliert. Unzufrieden ist man auch mit der Regelung, wonach Ost-Berlin Gesetzesinitiativen zuvor mit Bonn abstimmen müsse, Bonn aber umgekehrt nicht. Grundsätzlicher fiel die Kritik aus, die PDS-Partei- und Fraktionschef Gregor Gysi an dem Staatsvertragsentwurf übte. Es ist eine Unterordnung unter das gesamte Wirtschafts-, Währungs- und Rechtssystem der BRD. Und das ist genau das, was uns nicht gefällt. Ich hätte von der Regierung erwartet, mit mehr Souveränität in die Verhandlungen zu gehen und deshalb auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Grundposition ist eben meines Erachtens schon falsch, hinzugehen und zu sagen, wir bitten um etwas. Und nun müssen wir sehen, was wir kriegen. Den Vereinigungsprozess mit der Währungsunion zu beginnen, erklärte der PDS-Vorsitzende, sei von vornherein der falsche Ansatz gewesen. Immerhin aber sei dabei auch eine Chance. Natürlich wird durch die Währungsunion wird es einen Effektivitätsanschub in der Wirtschaft geben. Und natürlich werden durch die Regelungen, die hier enthalten sind, auch Investitionen erleichtert. Aber bitte, auf welche Kosten geschieht das? Und hätte das nicht auch billiger geschehen können? Muss man zum Beispiel so viel Arbeitslosigkeit, wie nun zu befürchten ist, in Kauf nehmen? Hätte man die Prognosen des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen lassen Alarmstimmung aufkommen. Denn lauteten diese Schätzungen noch vor einigen Jahren relativ optimistisch auf eine Bevölkerungszahl der Menschheit für das Jahr 2060 von 8 Milliarden, so ist dieser Optimismus in sich total zusammengesackt. Die neuen Prognosezahlen malen die Zukunft der Menschheit in bevölkerungspolitisch düsteren Zahlen. Es wird nicht mehr wie noch vor 2 Jahren mit 10,2 Milliarden, sondern nunmehr mit 11 Milliarden gerechnet. Der Weltbevölkerungsbericht 1990 alarmiert noch mit anderen Werten. Pro Tag, so heißt es, nimmt in den 90er Jahren die Menschheit um 250.000 Menschen, also um 250.000 zu. Pro Jahr wird in dem kommenden Jahrzehnt die Weltbevölkerung um bis 100 Millionen zunehmen, also grob jeweils um die Bevölkerung Osteuropas oder Mittelamerikas. Die Gründe dafür liegen auf der Hand und wurden bei der heutigen Pressekonferenz der Gesellschaft für die Vereinten Nationen auch nicht verschwiegen. Die relativ freundlichen Prognosen waren gebunden an die Erwartung stärkeren Ausgleichs, stärkerer Entwicklungshilfe, an Pro-Kopf-Einkommensausgleich zwischen Nord und Süd, zwischen der einen Welt Nord und der einen Welt Süd. Diese Erwartungen haben aber getrogen. Die Welt teilt sich immer schärfer in die Habenden, also uns in Europa, und in die Habenichtse in den Kontinenten Afrika, Lateinamerika und Asien. Die Geburtenrate hängt davon ab, wie es um den Wohlstand und die Subsistenz der Milliarden Habenichtse steht. Eine kleine Zahl, die symptomatisch den Wert von Ausbildung und Schulen für die Frage des Zuwachses und der Geburtenhäufigkeit zeigt. Die Mädchen in den Entwicklungsländern, die eine 7-jährige Ausbildung bekommen, also 7 Jahre zur Schule gehen dürfen, heiraten im Schnitt 4 Jahre später, was sich schon wieder in einer niedrigeren Geburtenrate ausdrückt. Ärgerlich an dem Weltbevölkerungsbericht 1990 ist die Erbsünde aller UNO-Aktivitäten, dass sie im Zweifelsfall Verbreiter von purer Regierungspropaganda sind. Da liest der erstaunte Zeitgenosse, dass Kenia ein Hoffnungsträger sein soll. Und erstaunt, Kenia soll dies seit der Präsidentschaft Daniel Arap Moi sein, der dieses Land regiert, als sei nach ihm für die Kenianer die Sonne aufgegangen. Stehen die Zeichen auf Sturm für die nächsten Jahre? Werden uns die Armen nicht mehr nur an unsere Tür klopfen, sondern werden sie als unübersehbare Gefahr nicht mehr nur gelbe, sondern jetzt islamische und afrikanische uns die Tür einschlagen, damit der Westen und Europa bereit ist, das Notwendige zu tun, dass die Welt nicht an dem Übermaß von Menschen zugrunde geht? 1 Milliarde der jetzt 5,3 Milliarden Menschen lebt ja schon so, dass ihr Leben nicht mehr als das genannt werden kann, was für uns in Europa einen Anspruchstitel darstellt, menschenwürdig. Euphorie nach dem Sturz Ceausescus ist vorüber. Das Misstrauen wächst. Wochenlange Proteste gegen die Übergangsregierung sind ein deutliches Zeichen. Und neu entflammt sind auch Nationalitätenkonflikte, Fremdenfeindlichkeit und Minderheitenhass. Emotionen, die im Wahlkampf tüchtig geschürt werden. Eine Reportage von einem Wahlkampfauftritt Iliescus von Thomas Gerlach. Ion Iliescu, Übergangspräsident sowie Präsidentschaftskandidat der regierenden Front der nationalen Rettung, ist der Publikumsmagnet im Wahlkampf. Er zieht die Massen an. Mehr als 50.000 waren es bei dieser Kundgebung in der hässlichen Industriestadt Ploiești. Die Anhänger kommen freiwillig. In der Regel ist es also gar nicht nötig, sie herbeizukarren, was gelegentlich passiert ist. Mag man auch die Zahlen der Meinungsumfragen anzweifeln, der Lokalaugenschein gibt ihnen im Trend recht. 3/4 der Rumänen wären demnach für Iliescu als Präsident, etwa 57% für seine Partei, die Front. Iliescu-Anhänger haben uns nach der Kundgebung immer wieder angeschrien: Wir lieben Iliescu, schreiben Sie das, sagen Sie die Wahrheit. Insofern ist diese Aussage ganz typisch. Wir lieben Herrn Iliescu, denn Herr Iliescu war hier neben uns im Land, während Câmpeanu und Rațiu, die anderen Präsidentschaftskandidaten, im Ausland waren und nicht hier neben uns gelitten haben. Es macht nichts, dass Herr Iliescu in der Partei war. Es gab 4 Millionen Parteimitglieder. Die waren nicht alle böse, die waren nicht alle schlecht ausgerichtet. Herr Iliescu ist der, der uns das meiste Vertrauen gibt. Immer wieder bekommen wir zu hören, Iliescu lügt nicht, er ist ehrlich. Das gründet auf Sätze, die Iliescu in jeder Rede an den Schluss stellt. Vor uns liegen harte Jahre, sagt er, wir machen keine falschen Versprechungen, wir müssen alle hart arbeiten. Der Jubel daraufhin würde jedem Fußballstadion zur Ehre gereichen. Und er wird frenetisch, nachdem Iliescu noch verkündet hatte, wir machen Schluss mit den Lügen, mit den falschen Erfolgsmeldungen. Das zielt eigentlich auf Diktator Ceausescu, doch die Menge, die zu ihrem ganz überwiegenden Teil älter als 40 ist, macht daraus einen Vorwurf an die Opposition. Die lügt ihrer Meinung nach. Und deshalb skandieren sie, die Front der nationalen Rettung ist die Zukunft des Landes. Doch überall im Land, am wenigsten noch in Bukarest, kann man erleben, die große Mehrheit der Rumänen ist intolerant. Deshalb werden die wenigen Plakate der Konkurrenz zur Front abgerissen, kaum dass sie hängen. Wer eine andere Meinung hat, soll sie nicht sagen dürfen, er wird niedergeschrien. Sollte das nicht langen, setzt es Hiebe. Auch wir haben in Ploiești schließlich aufgegeben, um Prügel zu vermeiden. Die Menge um uns hatte, ohne dass wir überhaupt etwas gesagt hatten, sich immer fanatischer in eine Massenaggression gesteigert. Wir wurden bedrängt und meinem Übersetzer zudem an den Kopf geworfen, er diene fremden Herren, esse fremdes Brot. Nachwirkungen der Ceausescu-Zeit, tief verwurzelte Ablehnung alles Fremden. Die eigene, mehr noch die Erfahrung vieler Oppositionspolitiker zeigt, der Wahlkampf in Rumänien kennt keine Chancengleichheit, er ist nicht fair und er wird von den Anhängern der Front mit großer Aggression begleitet. Die allgemeine Erleichterung und Aufbruchsstimmung nach dem Sturz Ceausescus ist dahin. An ihrer Stelle ist erneut der Streit zwischen der rumänischen Mehrheit und den nationalen Minderheiten aufgebrochen. Eine Dokumentation von Manfred Skitschak. Die Ursachen für diese Auseinandersetzungen reichen teilweise weit in die Geschichte zurück, wurden aber von dem Regime Ceausescu nach Kräften gefördert und für seine Romanisierungspolitik genutzt. Ceausescu propagierte die einzige rumänische Nation und schreckte zu diesem Zweck nicht vor Verfälschungen in Schulbüchern und wissenschaftlichen Abhandlungen zurück. Ein groß angelegter Versuch, die historisch gewachsene nationale Vielfalt zu leugnen. Diese über Jahrzehnte hinweg betriebene Politik hat ihre Spuren nicht nur bei den ungarischen und deutschen Minderheiten hinterlassen. Bei Teilen der rumänischen Mehrheitsbevölkerung, vor allem in den unteren sozialen Schichten, ist sie durchaus auf eine gewisse Sympathie gestoßen. Auch nach dem Sturz Ceausescus gibt es politische Kräfte im neuen Rumänien, die auf die Anziehungskraft nationalistischer Ideen setzen. Zum Beispiel erklärte der Sprecher der Nationalen Bauernpartei, seine Partei wolle, einmal an der Macht, das seit dem Zweiten Weltkrieg zur Sowjetunion gehörende Bessarabien zurückholen. Die Hauptleidtragenden dieses wieder aufflammenden Nationalismus sind die Ungarn. Die blutigen Ausschreitungen vom März in Târgu Mureș sind wohl noch in Erinnerung. Die mehr als 2 Millionen zählenden Ungarn in Siebenbürgen und im Banat stellen mit einem Anteil von etwa 10% an der Gesamtbevölkerung die größte nationale Minderheit. Ihre noch im Dezember als Ungarische Demokratische Union gegründete Organisation sollte eigentlich ihre Interessen gegenüber der neuen Bukarester Regierung vertreten. Aber schon im Januar sickerte durch, dass sich die Ungarische Union bei den Wahlen am 20. Mai auch als Partei bewerben werde. Ein schwerer taktischer Fehler, überparteiliche Interessen mit Parteipolitik zu verbinden. Wenn auch manche der von der Union erhobenen Forderungen von einem weiteren Mangel an politischem Fingerspitzengefühl zeugen, so hat man beispielsweise ein gesetzliches Zuzugsverbot für Angehörige anderer Nationalitäten in den mehrheitlich von Ungarn bewohnten Regionen verlangt, so hat sie doch niemals eine Veränderung der Grenzen verlangt. Auf der rumänischen Seite wurde im Januar in Siebenbürgen die radikal-nationalistische Organisation mit Namen Vatre Romanieske, zu Deutsch etwa rumänische Heimat, gegründet. Vatre Romanieske war im März maßgeblich an jenen Unruhen zwischen Ungarn und Rumänen beteiligt, die in Târgu Mureș zu mehreren Toten und zig Verletzten führten. Was Herkunft und Zusammensetzung dieser Organisation angeht, ist man weitgehend auf Vermutungen angewiesen. Dass ihre Anhänger der alten faschistischen Eisernen Garde angehören, scheint allerdings ebenso sicher zu sein wie gewisse Sympathien von Seiten der Nationalen Bauernpartei und der Nationalliberalen. Die Front zur nationalen Rettung mit Staatspräsident Iliescu und Ministerpräsident Petre Roman an der Spitze versucht, die Wogen in diesem Nationalitätenstreit zu glätten, was aber auch nicht immer gelingt. Zumindest kann ihr der Vorwurf nicht erspart werden, sich aus wahltaktischen Gründen nicht energisch genug in die sich abzeichnende Eskalation eingeschaltet zu haben. Größten Teilrepublik der UdSSR. Besonders interessant wird es dann, wenn dort der Vorsitzende des Obersten Sowjet gewählt wird, denn ein Kandidat für diesen Posten ist der Radikalreformer Boris Jelzin, nicht gerade in letzter Zeit ein Gorbatschow-Fan. Am Telefon Professor Wolfgang Leonhard, Kreml-Experte. Herr Professor Leonhard, mal angenommen, Jelzin setzt sich durch. Was müsste Gorbatschow sich dann denken? Vor allen Dingen, ich betone das Wort angenommen, denn ich sehe da keine so großen Chancen. Boris Jelzin, der Führer der konsequenten Reformer einer Organisation des demokratischen Russlands, einer interregionalen Gruppe, verfügt wahrscheinlich eben doch nur über ein Fünftel der anwesenden Delegierten. Ich sehe also keine große Möglichkeit für ihn. Wenn er sich trotz allem durchsetzen sollte, dann würde das bedeuten eine Beschleunigung der Reformen. Jelzin steht für die schnellstmöglichste Übergang zu einem Mehrparteiensystem, zur Rechtsstaatlichkeit, zu Konzessionen an den nichtrussischen Unionsrepubliken, zur Aufwertung des Parlaments und zum Übergang zu einer sozialen Marktwirtschaft. wenn er gewählt werden würde, dann würde das bedeuten, dass auf diesem Gebiet man mit schnelleren Reformen rechnen kann. Und es würde dann zeigen, wie viele frühere Menschen, die Gorbatschow unterstützt haben, heute unzufrieden sind, dass nach ihrer Meinung er nicht konsequent genug vorwärts geht und zu viele Konzessionen an die bürokratischen Reformgegner macht. Nun hat gerade Jelzin ja in letzter Zeit seinen Finger immer heftiger in Gorbatschow Wunden gelegt. Gorbatschows Verhalten zum Beispiel bei den Mai-Demonstrationen, dass er dann nach Protesten einfach gegangen sei, sei beschämend, hat Jelzin gesagt. Das sei kein Respekt vor dem Volk. Dann gibt es jetzt das umstrittene Gesetz zum Schutz der Ehre des Präsidenten, also hohe Strafen, wenn einer Gorbatschow beleidigt. Bei solchen Vorfällen sind Angriffe natürlich leicht, Herr Professor Leonhardt. Ist Gorbatschow dünnhäutig geworden? Das Wort dünnhäutig würde ich wohl nicht so formulieren, aber er befindet sich in zunehmenden Schwierigkeiten, weil auf der einen Seite die Reformgegner im Parteiapparat, Staatsapparat, in der Armee auch ihr Haupt erheben, auf der anderen Seite immer mehr Menschen schnellere und konsequentere Reformen wollen. Und bei den Wahlen am 4. März 1990 haben ja die konsequenten Reformer, die man manchmal als Radikalreformer bezeichnet, eben in Moskau, in Leningrad und in der wichtigen Uralindustriestadt Sverdlovsk die absolute Mehrheit erhalten. Das ist für Gorbatschow ein Warnzeichen. Auch die Mai-Demonstrationen, in dem er ja direkt angegriffen wurde, ist ein zweites Warnzeichen. Und er versucht nun, seine Autorität, die er schon durch das große Staatspräsidentenamt ja vorgezeichnet hatte, aber auch da wurde er ja nur mit 59,2% gewählt, versucht es jetzt nun durch ein solches Gesetz, das eine Beleidigung des Staatspräsidenten verbietet, noch aufzuwerten, seine Position. Er kann dabei ins Gewicht führen, dass es solche Gesetze auch in bürgerlichen Demokratien gibt. Auch dort ist der Staatspräsident im Unterschied zum Regierungschef durch ein solches Gesetz geschützt. Aber es ist eben keineswegs ein Zeichen von Stärke, sondern auch ein Zeichen von den zunehmenden Schwierigkeiten, von dem zunehmenden Zwei-Fronten-Kampf, der jetzt Gorbatschow zu lösen hat. Meldung der deutschen Presseagentur von heute Vormittag. Die Sowjets haben ihren Abzug, den Truppenabzug aus der DDR gestoppt. Und zwar vermutet das Bundesverteidigungsministerium dahinter, sagt, das ist ein Anzeichen, dass die Sowjetunion ihre zurückkehrenden Soldaten nicht so schnell aufnehmen könne. Es fehlt an Wohnungen und Arbeitsplätzen. Nun ist das ja nicht nur für die DDR zutreffend, sondern sicher auch für andere Warschauer Paktstaaten. Da kommen von überall her die Soldaten zurück. Grundsätzlich hat Gorbatschow die Möglichkeit, die Kraft, die Autorität unzufriedene Militärs, die es ja immer mehr gibt in der Sowjetunion, im Zaum zu halten? Frau Laschka, Sie haben ein sehr wichtiges Thema angeschnitten. Es wird immer schwieriger. Die sowjetischen Truppen, auch innerhalb der UdSSR, sollen ja um 500.000 verringert werden. Gleichzeitig kommen Zehntausende Soldaten, Offiziere mit ihren Familien aus Ungarn und aus der Tschechoslowakei, denn bis 1. Juli 1991 sollen ja dort auch alle Truppen zurückkehren. Und es ist eine riesige Pressedebatte in der Sowjetunion. Die zurückgekehrten Soldaten und Offiziere finden offensichtlich keine Wohnungen. Bis zu 90% haben keine Wohnungen, sind in Notunterkünften untergebracht. Und in den letzten 6 Wochen hat die Armeeführung zunehmend ihre Opposition und ihre Kritik gegenüber der Gorbatschowschen Politik von Demobilisierung und Konversion, von der Übergabe Rüstungsfabriken zu zivilen Zwecken angemeldet. Zum ersten Mal also sowohl Verteidigungsminister Jasow wie Generalstabschef Moiseev haben offen protestiert. Und es könnte wohl sein, dass man jetzt nicht noch durch zusätzliche Rückkehr Soldaten und Offiziere aus der DDR noch Öl ins Feuer gießen will. Ich sehe also durchaus ökonomisch-soziale Probleme für das Abstoppen der Rückkehrer Soldaten und Offiziere aus der DDR. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das umso leichter ein solcher Stopp verkündet worden ist, weil vom Standpunkt der Sowjetunion eben viele Probleme der Vereinigung Deutschlands noch unklar, zum Teil besorgniserregend sind. Ich danke Ihnen, Herr Professor Leonhardt. Gorbatschow hat die taktischen Varianten der Esten und Letten auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit nicht honoriert. Er hat sie ebenso mit dem Bann aus dem Kreml belegt, wie früher schon die Litauer mit Vytautas Landsbergis an der Spitze. Die enge Zusammenarbeit im wiedererweckten Baltischen Rat, den die drei Parlamentspräsidenten beschlossen haben, muss darüber hinaus in Moskau wie eine zusätzliche Provokation wirken. Eduard Shevardnadze, der gegenüber dem westlichen Ausland den Beschwichtiger spielen muss, mag recht haben, wenn er kritisiert, die Balten hätten erst den Dialog mit Moskau suchen sollen, bevor sie Entscheidungen treffen. Nur jetzt ist es für solche Ratschläge längst zu spät. Wenn Gorbatschow weiter die Doppelstrategie beibehält, auf der einen Seite die drei Republiken durch die abgespaltenen kommunistischen Restparteien und die Interfronten destabilisieren zu lassen und andererseits auf juristischen Maximalpositionen zu bestehen, dann ist der Weg in die Katastrophe vorgezeichnet. Die Litauer führen vor, dass trotz sich ständig erhöhenden Drucks aus Moskau die Solidarität im Inneren eher größer wird. In Estland, der politisch vielleicht reichsten Republik, wächst die Radikalität der Esten gegenüber den Russen. Und in Lettland, wo die einheimische Bevölkerung knapp an der 50%-Grenze angelangt ist, solidarisieren sich sogar Nicht-Letten mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit. Sollte es in diesen Republiken zu Gewalttätigkeiten kommen, wie die Vorgänge von gestern anzudeuten scheinen, dann ist dies in erster Linie ein Resultat der unnachgiebigen Haltung des Kreml, der bisher jeden Dialog von der Erfüllung von Maximalforderungen abhängig gemacht hat. Shevardnadzes stete Versicherungen, niemand denke an Gewaltanwendung, klingen wenig glaubwürdig, wenn man beobachtet, wie hier mit gezielten Provokationen und Destabilisierungen eine Situation vorbereitet wird, in der das Eingreifen auch mit Gewalt vor der Welt dann als gerechtfertigt hingestellt werden könnte. Jetzt liegt eine Zahl auf dem Tisch. 115 Milliarden D-Mark für einen Fonds Deutsche Einheit für den Wiederaufbau der DDR. Peter Frey in Bonn, 20 Milliarden dafür will die Bundesregierung einsparen. Die 95 Milliarden aber, also der große Batzen, soll als Kredit aufgenommen werden. Und wieder die leidliche Frage, die uns die letzten Wochen ja schon intensiv beschäftigt hat. Wer soll das bezahlen, wer finanzieren? Herr Frey. Zunächst mal zu den 20 Milliarden, die ja aus Haushaltsmitteln aufgebracht werden sollen. Da handelt es sich einmal, wie Sie schon sagten, Frau Wellmann, um Einsparungen. Da kann zum Beispiel eingespart werden an den bisherigen Kosten der deutschen Teilung, zum Beispiel Berlin und Zonenrandförderung oder die Fluggastsubventionen im Berlinverkehr, um einige Beispiele zu nennen. Aber man kann natürlich auch an den Verteidigungsetat denken. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass der Haushalt durch höhere Steuereinnahmen bei einer florierenden Wirtschaft noch etwas üppiger wird, sodass man da auch noch etwas für die 20 Milliarden abzwacken kann. Die 95 Milliarden Mark, die holt man sich also vom Kapitalmarkt. Das heißt, hier können wir alle dazu beitragen, indem wir Geld dem Bund geben und den Ländern, denn Bund und Länder gehen ja auf den Kapitalmarkt, um diese 95 Milliarden Mark aufzubringen. Und wir können dann Zinsen kassieren, theoretisch und praktisch. Es fragt sich nur, wie hoch der Zinssatz dann gehen wird, der jetzt etwa bei 8% liegt. Vielleicht, da ja Geld hier als Ware gehandelt hat, wird, Geld wird knapp, kann der Zinssatz ja noch etwas steigen. Also hier ist ein Anreiz auch für ausländische Kunden da, die hier auf dem deutschen Kapitalmarkt ein paar Zinsen kassieren wollen. Das ist der Weg der Finanzierung. Dann gab es ja heute Morgen, Herr Frey, ein Gespräch der Ministerpräsidenten der Länder beim Bundeskanzler. Dieses Gespräch ist jetzt ja wohl zu Ende. SPD-Ministerpräsident Rau und der CSU-Ministerpräsident Präsident Streibel sowie Finanzminister Weigel haben eben gerade die Presse informiert. Ich glaube, die Pressekonferenz läuft noch. Was konnten Sie schon erfahren? Also bleiben wir beim Bundesfinanzminister, der sozusagen hier federführend ist bei diesem Milliardenbrocken. Finanzminister Weigel hat gesagt, dass man sich auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler geeinigt habe und grünes Licht für diesen Sonderfonds Deutsche Einheit gegeben habe. Und natürlich griff er den Fragen vorweg, den Fragen, welche Belastung kommt nun jährlich auf Bund und Länder zu? Und hier seine Antwort. Für Bund und für Länder bedeutet das an Annuitäten für 90 keine Belastung, für 91 eine Milliarde, jeweils für den Bund und jeweils für die Länder, für 92 2,5 Milliarden, für 93 4 Milliarden, für 94 4,6 Milliarden und für 95 und folgende 4,75 Milliarden. Ja, und der auch noch mit auf der Pressekonferenz war von den beiden Ministerpräsidenten, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau. Nordrhein-Westfalen muss ja den größten Beitrag beim Länderanteil leisten. Der ergänzte das noch, was Weigel sagte. Wir haben nicht sprechen können über die Frage, aus Gründen, die in den letzten Tagen öffentlich